Alle schwiegen. Dunitschkas Augen leuchteten auf und Pulcheria Alexandrowna blickte Sonja freundlich an. »Rodja«, sagte sie, sich erhebend, »wir essen selbstverständlich zusammen. Dunitschka, komm. Rodja, du solltest jetzt ein wenig spazieren gehen, dann dich ausruhen, hinlegen und dann kommst du zu uns. Ich fürchte, wir haben dich ermüdet.« »Ja, ja, ich werde kommen«, antwortete er eilig im Aufstehen. »Ich habe übrigens noch allerhand vor.« »Ja, werdet ihr denn nicht einmal zusammen essen?« fragte Rasumichin Raskolnikow und sah ihn erstaunt an. »Was hast du vor?« »Ja, ja, ich komme selbstverständlich. Du aber bleibe noch einen Augenblick. Sie brauchen ihn doch jetzt nicht, Mama. Oder nehme ich ihn euch vielleicht weg?« »Ach, nein, nein. Und Sie, Dimitri Prokofjitsch, Sie kommen doch auch zum Essen, nicht wahr?« »Bitte, kommen Sie«, bat auch Dunitschka. Rasumichin verbeugte sich und strahlte förmlich. Auf einen Augenblick wurden alle plötzlich sonderbar verlegen. »Leb wohl, Rodja. Das heißt, auf Wiedersehen. Ich liebe es nicht, leb wohl zu sagen. Leb wohl, Nastassja. Ach, wieder habe ich leb wohl gesagt.« Pulcheria Alexandrowna wollte sich auch von Sonjetschka verabschieden, aber irgendwie kam es nicht dazu und sie ging eilig aus dem Zimmer. Avdotja Romanowna wartete, bis die Reihe an sie kam, und als sie hinter der Mutter an Sonja vorbeiging, verabschiedete sie sich von ihr mit einem aufmerksamen, höflichen und achtungsvollen Gruß. Sonjetschka wurde verlegen, grüßte hastig und erschrocken, und ein schmerzliches Empfinden drückte sich in ihrem Gesicht aus, als ob die Höflichkeit und Aufmerksamkeit Avdotja Romanownas sie bedrücke und qualvoll für sie sei. »Dunja, leb wohl«, rief Raskolnikow ihr noch nach. »Gib mir doch die Hand.« »Ich habe sie dir doch schon gegeben. Hast du es vergessen?« antwortete Dunja, sich freundlich und verlegen zu ihm zurückwendend. »Nun, macht nichts. Gib sie mir noch einmal.« Und er drückte ihre Finger zusammen. Dunitschka lächelte ihm zu, errötete, entzog ihm schnell ihre Hand und ging der Mutter nach, gleichfalls ganz beglückt durch irgendetwas. »Nun, das ist prächtig«, sagte er zu Sonja, in sein Zimmer zurückgehend und sie klar anblickend. »Gott gebe den Toten Ruhe und lasse die Lebenden noch leben, nicht wahr? Nicht wahr? So ist es doch.« Sonja sah verwundert in sein plötzlich erhelltes Gesicht. Er schaute sie einige Augenblicke schweigend und unverwandt an. Was ihr verstorbener Vater von ihr erzählt hatte, lebte in dieser Minute in seiner Erinnerung auf.